Ja, danke schön. Ich freue mich total, dass so viele Leute da sind. Damit habe ich auch noch nicht gerechnet. Ich hoffe, es ist okay für euch, für Sie. Da ich nicht gewusst habe, wer so alles kommt, ich habe das Skript jetzt mit der Anrede Sie geschrieben. In der Diskussion oder bei Nachfragen werde ich das einfach so machen, dass ich Sie dann spiegel. Also wer mich duzt, wird zurückgeduzt und andersrum. Ich hoffe, das ist für alle okay. Das mit der leichten Sprache ist vielleicht so ein Ding. Also, das ist der Originaltitel von meiner Abschlussarbeit. Und Philosophie und leichte Sprache verträgt sich selten. Ich werde das aber natürlich trotzdem probieren und fände das auch gut, wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie irgendwo gar nicht mitspringen können, gar nicht mitgehen können, dass Sie dann auch Zwischenfragen stellen. Und sonst würde ich eher darum bitten, aktiv zuzuhören, mitzudenken und um beim Thema zu bleiben, auch vielleicht ein bisschen darauf zu achten, wie sich das anfühlt, gerade mitzudenken, also auch was bestimmte Überlegungen für Gefühle bei Ihnen auslösen. Genau, und um vielleicht das Verständnis gleich ein bisschen besser zu gestalten und so ein paar Grundbegriffe zu klären, ich werde relativ viel von dem Subjekt reden und falls Sie jetzt nicht aus den Sozialwissenschaften kommen oder schon mal irgendwie viel mit Philosophie zu tun hatten, dann ist das vielleicht ein Begriff, der nicht so bekannt ist. Das Subjekt können Sie sich ungefähr genauso vorstellen wie in der Grammatik. Also da gibt es ja Subjekt, Objekt, Prädikat und so weiter. Und da ist das Subjekt die abstrakte Form, die etwas tut. Ja, also Sätze können ganz viele Subjekte haben. Der Hund tut irgendwas oder weiß ich nicht. Aber die abstrakte Form davon, das ist das Subjekt. Und so ähnlich können Sie sich das auch philosophisch vorstellen. Okay, gut, mein Vortrag hat ja nicht diesen Titel, Gott sei Dank, sondern eben Feels Like a Revolution. Und den habe ich nicht nur gewählt, weil es offensichtlich gute Werbung ist, denn wenn man irgendwo Revolution draufschreibt, dann kommen die Leute, sondern weil es ja auch um die revolutionäre Rolle von Gefühlen gehen soll, beziehungsweise die Rolle von Gefühlen in Revolutionen. Und deswegen würde ich gern anfangen mit der letzten großen Revolution der Zivilisationsgeschichte. Und das ist meiner Ansicht nach die Französische Revolution, beziehungsweise die Aufklärung. Also ich halte das aus zwei Gründen für sinnvoll. Erstens hat die Revolution das Zeitalter der Neuzeit, der Moderne, eingeläutet. Und darin befinden wir uns ja immer noch, also an so etwas hilflosen Begriffen wie Postmoderne. Also immer wenn Post irgendwo dran steht, weiß man eigentlich, man ist da nicht wirklich drüber hinaus. Und zweitens werden hier, also in der Aufklärung, auch die Grundsteine für die heutigen Gesellschaften gelegt. Also entsteht sowas wie kapitalistische Produktionsweise, Nationalstaaten und so weiter, aber eben auch ganz zentrale Ideen und Utopien, die immer noch relevant sind. In der Aufklärung steht zum ersten Mal der Mensch im Zentrum. Geschichte, Gesellschaft, Schicksal und so weiter werden zum ersten Mal keiner göttlichen oder einer natürlichen Ordnung untergeordnet, sondern es ist der Mensch, der unter Menschen, mit Menschen, für Menschen leben soll. Er soll keine Verfügungsmasse mehr sein für Autoritäten wie König, Kaiser oder religiöse Führer. Er, der Mensch, soll eben kein Objekt mehr sein, sondern er soll Subjekt sein. Er soll nicht fremdbestimmt sein, sondern selbstbestimmt. Der Philosoph Hegel hat das mal als herrlichen Sonnenaufgang der Menschheit beschrieben. Und ich denke, wir können sagen, die Selbstbestimmung ist das moderne Freiheitsversprechen. Und wo kommt jetzt diese Selbstbestimmung her? Da kann man nachschauen, was Hegel mit diesem Sonnenaufgang eigentlich meint. Und dann liest man dann, Zitat, solange die Sonne am Firmamente steht und die Planeten um sie herumkreisen, war das nicht gesehen worden, dass der Mensch sich auf den Kopf, das heißt auf den Gedanken stellt und die Wirklichkeit nach diesem erbaut. Zitat Ende. Es geht also um den Geist, der frei ist und die Menschen befreit. Und wie Sie vielleicht gemerkt haben, ist es auch der Geist, der die Wirklichkeit aktiv einrichtet. Es gibt also eine direkte Verbindung vom Geist und der Wirklichkeit. In der Aufklärung entsteht ja auch der Rationalismus, den Sie vielleicht mit dem Slogan Cogito ergo sum, also ich denke, also bin ich, kennen. Und die Vorstellung ist eben, dass der Mensch die ganze Welt über den Geist in sich hineinnehmen kann und auch andersrum die ganze Welt über den Geist aktiv einrichten kann. Also es gibt immer diese Wechselwirkung von geistiger Erkenntnis und dann aktiver Praxis. Und der ist dann auch ganz relevant für alles Politische. Denn wenn Menschen in ihrem Zusammenleben eine Form geben wollen und nicht nur einfach nur in der Gemeinschaft leben wollen, sondern in der Gesellschaft, dann reicht es nicht, wenn sie für sich schlau sind, sondern sie müssen sich in allgemeine Belange hineindenken können. Und das ist dann unter anderem das, was man unter Vernunft versteht. Also man braucht vernünftiges Denken und den Willen, also einen vernünftigen Entschluss, etwas zu tun. Und eine bürgerliche Republik, also der Staat, ist nach der Vorstellung der Aufklärung die Verkörperung dieser allgemeinen Vernunft. Und was der Staat durchführt, soll dem allgemeinen Willen der Bürger entsprechen. Genau, jetzt fragen Sie sich vielleicht, wie sieht es jetzt mit Gefühlen aus? Darum soll es ja eigentlich heute Abend gehen. Und das liegt einfach daran, dass die so wenig thematisiert sind bis hier, dass sie in der Aufklärung erstmal keine aktive Rolle spielen für all diese Prozesse. Beziehungsweise, es ist eigentlich sogar noch schlimmer, der Ausgangspunkt in der Aufklärung ist der Geist und Gefühle haben einfach nichts mit dem Geist zu tun, beziehungsweise sie stehen dem Geist eher entgegen und verhindern ihn, weil Gefühle etwas Körperliches und etwas Irrationales sein sollen. Und das hat damit zu tun, dass in der Moderne ganz straff zwischen Natur und Kultur unterschieden wird. Und Kultur wird begriffen als Befreiung von Natur. Und die Natur, das ist ein unkontrollierbares, unheimliches Chaos. Und die zentrale Frage, die in der Moderne entsteht und die dann erstmal über die Naturwissenschaften auch technisch gelöst wird, ist, wie kann der Mensch mit dem Geist, also mit der Kraft der Kultur, autonom, also unabhängig, gegenüber der Natur werden. Und zwar der äußeren Natur, der Natur da draußen und der inneren Natur, also allem Unkontrollierbaren, was sozusagen in dem Menschen drinsteckt. Und das ist im Fall der Aufklärung eben ganz massiv der Körper und seine Gefühle. Und das kennen Sie vielleicht noch auch aus so diesem Alltagsverständnis, dass Gefühle immer etwas Überwältigendes haben. Und man sagt ja auch oft, ich kann nicht klar denken, ich bin gerade emotional. Und der Liebe wird immer wieder vorgeworfen, dass sie willenlos macht. Und das sind eben noch genau diese Bilder. Und das stellt jetzt natürlich die Selbstbestimmung vor ein großes Problem. Denn wie kann ich geistig selbstbestimmt sein, wenn ich von der Natur, von meinem Körper bestimmt bin? Und die Konsequenz, die daraus gezogen wurde, ist die gleiche wie bei der äußeren Natur, durch Kontrolle und Beherrschung. Also die Natur soll unterworfen werden, damit sie dem Menschen nicht gefährlich wird. Der Körper wird im Endeffekt zum Klotz am Bein des Subjekts der Aufklärung und ist maximal als Maschine zu gebrauchen, die aber vom Geist kontrolliert und durch die Gegend gesteuert wird. Und dann sehen Sie, dass diese Selbstbestimmung, also dieses Ideal der Selbstbestimmung ganz stark unter dem Aspekt der Selbstbeherrschung gefasst wird. Und ich würde behaupten, dass wir viele von diesen Bildern auch heute noch finden. Es gibt zum Beispiel diese modernen Heldenfiguren wie Sherlock Holmes und Dr. House, die ja gerade Helden sind und so unglaublich beeindruckend wirken, weil sie eben so unfassbar souverän sind, weil sie sich nicht von irgendwie Gefühlen und so weiter ablenken lassen, vorgeblich zumindest, und alles über ihren Kopf steuern und so unfassbar rational sind, so abgeklärt. Und diese Ideale gibt es jetzt nicht nur im 17. und 18. Jahrhundert, also in der Entstehungszeit der Aufklärung, sondern weit bis ins 20. Jahrhundert hinein. Und auch Menschen, die sich auf der Seite des Fortschritts gesehen haben, und die gesehen haben, dass die Versprechen der Aufklärung, also Selbstbestimmung und so weiter, sich eben nicht erfüllt haben und keine befreiten Verhältnisse geherrscht haben, selbst die haben sich trotzdem noch ganz stark auf diesen Begriff von Vernunft berufen und wollten, dass sozusagen gesamtgesellschaftlich eine vernünftige Gesellschaft eingerichtet wird. Das wäre dann Gesellschaft als verwaltete Welt, komplett ohne irrationale Aspekte, komplett rational durchorganisiert. Der deutsch-jüdische Philosoph Max Horkheimer forderte deshalb noch 1931, dass, Zitat, die wahre menschliche Freiheit weder mit der Unbedingtheit noch mit der bloßen Willkür gleichzusetzen ist, sondern sie ist identisch, also gleichbedeutend, mit der Beherrschung der Natur in und außer uns durch vernünftigen Entschluss. Und da sehen Sie, das sind auch eigentlich ziemlich genau diese Ideale aus der Aufklärung, die da vertreten werden. Und wie wir wissen, 1931 kam es ein bisschen anders, als Horkheimer es sich erhofft hatte. Statt dem Verein freier Menschen kollabierte die Moderne in der Menschheitskatastrophe Auschwitz. Die wirkmächtigste sozialistische Befreiungsbewegung konnte zwar in Russland eine Revolution durchführen, verkam aber in kürzester Zeit zu einem autoritären Staatssystem, das unter Stalin eher eine Organisation von Terrorherrschaft, aber nicht eine der Freiheit und Selbstbestimmung war. Der gleiche Max Horkheimer, der 1931 noch von der verwalteten Welt im positiven Sinne geträumt hatte, schrieb 1944 im US-amerikanischen Exil mit seinem Kollegen Theodor W. Adorno ein Buch, das diese furchtbaren Entwicklungen begreifen wollte. In dem Buch geht es, und das ist auch der Titel des Buches, um die Dialektik der Aufklärung. Also darum, dass in der Aufklärung selbst und ihren Idealen ein Moment und eine Dynamik angelegt wird, die ins genaue Gegenteil umschlägt. So eine ganz berühmte Formulierung ist, dass jedes Ding mit seinem Gegenteil schwanger geht. Genau. Und dort wird sich auch das moderne Subjekt, das selbstbestimmte Subjekt, angeschaut. Und da gibt es ein recht bekanntes Zitat, und es geht so: Furchtbares hat sich die Menschheit antun müssen, bis das Selbst, der identische, zweckgerichtete, männliche Charakter des Menschen geschaffen war. Und etwas davon wird noch in jeder Kindheit wiederholt. Das ist ein sehr gehaltvoller Satz, und er wird sogar noch vielschichtiger, wenn wir uns anschauen, in welchem Kontext Horkheimer Adorno ihn fallen lassen. Sie benutzen nämlich eine Metapher, und ich hoffe, das kann man relativ gut sehen. Sie benutzen eben eine Metapher, und zwar ein Bild aus einer Geschichte, und vielleicht kennen Sie die Geschichte. Das ist aus der Odyssee von Homer, und das ist die Szene, wo Odysseus und seine Schiffscrew an den Sirenen vorbeifahren. Und die Sirenen, das sind so Fabelwesen, und die singen unglaublich schön, und alle Männer vor allem verfallen ihren Gesang und springen dann ins Wasser, um zu ihnen zu kommen, und ertrinken dabei. Und Odysseus kann nur dem Tod entkommen durch eine List. Er stopft nämlich all seinen Männern die Ohren zu, sodass sie einfach weiterrudern können und den Gesang nicht hören, und sich selbst fesselt er an den Mast. Also das ist auf den Bildern sehr unterschiedlich gut zu sehen, aber ich hoffe, auf dem linken ist es so ungefähr erkennbar. Und jetzt kommen wir endlich mal zum feministischen Teil, beziehungsweise erstmal zu einer Kritik von patriarchalen Bildern. Denn wie Ihnen sicher aufgefallen ist, sprechen Adorno und Horkheimer vom männlichen Charakter des Subjekts. Und wenn Sie jetzt auf die Bilder schauen, dann wird Ihnen natürlich auch sofort auffallen, dass alle Menschen auf dem Schiff Männer sind. Die gefährlichen Sirenen hingegen, je nach Abbildung, nur weibliche Figuren oder, was ich besonders bezeichnend finde, halbe Tiere sind, also Mischwesen aus Mensch und Tier. Und jetzt bitte ich Sie, sich daran zu erinnern, was ich über Aufklärung und das Verhältnis zur Natur gesagt habe. Und dann können Sie dieses Bild eben als Metapher verstehen, dass das moderne Subjekt männlich ist und, um vernünftig und bei Sinnen bleiben zu können, sich abwenden und lossagen muss von der Verführung der Natur. Die Natur ist weiblich in diesem Bild. Die großartige feministische Philosophin Elvira Scheich hat das mal sehr trocken kommentiert mit: scheinbar gibt es keine Frauen auf dem Schiff der Zivilisation. Und es ist tatsächlich so, dass das leider nicht nur eine Metapher ist, sondern wenn wir uns ganz real die Französische Revolution angucken, es eben so ist, dass die sogenannten Menschenrechte erstmal Männerrechte waren und eben nicht für Frauen galten. Und zum Beispiel die französische Revolutionärin Olympe de Gouges, vielleicht kennen Sie den Text von der Rapperin Suki, die eben genau darauf hingewiesen hat, die ist für diese, unter anderem für diese Bemerkung geköpft worden. Und da sehen Sie in ganz extremer Weise, wie das allgemeine Vernünftige, was in der Aufklärung eben behauptet wird, eigentlich etwas exklusiv Männliches ist und sich darüber hinaus vom Weiblichen abgrenzen muss. Und das funktioniert auch wieder über den Geist, was vielleicht für uns heute besonders spannend ist, weil wir kennen sexistische Argumentationen ja eigentlich eher über den Körper. Also die gehen in die Richtung, ja, Frauen können natürlich nicht richtig denken, weil die haben ja im Gegensatz zu Männern Hormone und Körper und so, haben Männer ja alles nicht. Und in der Aufklärung ist es aber genau andersrum. Da ist die Argumentation so, dass der weibliche Körper so viel mehr Mucken macht als der männliche Körper, weil der Geist einfach nicht stark genug ist, um das Ding unter Kontrolle zu halten, sozusagen. Also das ist eine Frage von Willenskraft in der Aufklärung, weil der Körper eben dem Willen untersteht und dem Geist untersteht. Und Horkheimer und Adorno bringen genau diesen Ausschluss, den der Geist und die Vernunft bringen muss, mit einem ziemlich schönen Satz auf den Punkt, finde ich. Der geht: Denken gilt als sinnvoll nur nach Preisgabe des Sinns, also auch der Sinnlichkeit. Und genau da liegt ein riesiges Problem. Denn es stimmt zwar, dass Gefühle etwas Körperliches und etwas Sinnliches sind, aber das sind Gedanken auch. Also wenn es jemand von Ihnen hier schafft, ohne seinen Körper zu denken, dann können Sie mir bitte Bescheid sagen. Dann lasse ich mich eines Besseren belehren. Und das, was man philosophisch Begriff nennt, kommt ja vom Begreifen. Und dafür braucht man das, was man Vorstellung nennt. Also die Umwandlung von etwas Äußerem, also einem äußeren Objekt, in ein inneres Objekt, das man sich dann im Bewusstsein vorstellt, um es sich anschauen zu können. Und das Bewusstsein nähert sich sozusagen dem an, was es sich betrachtet, dadurch, dass es sich erstmal distanziert. Und das ermöglicht eigentlich erst, dass Menschen aus so instinktiven Reizreaktionsketten rauskommen, weil sie sich Eindrücke, die auf sie einprasseln, erstmal wortwörtlich vom Leib halten können und in eben dieses innere Objekt verwandeln können. Und ein Gefühl ist zwar so eine körperliche Reaktion, also es ist erstmal ein Affekt, also eine vorbewusste körperliche Veränderung, aber die kommt dann ins Bewusstsein und bewertet etwas und schätzt es qualitativ ein. Also das ist eine gerichtete, das ist ein gerichteter und ein bewusster Vorgang, teilweise zumindest. Und das heißt, Gefühle sind immer ein fester Bestandteil von diesem Prozess der Vorstellung und diesem Prozess des Begreifens und können da nicht rausgezogen werden. Gefühle sind damit aktiv und passiv zugleich. Es ist etwas, was einem geschieht und sich trotzdem bewusst auf etwas richtet. Beziehungsweise man fühlt sich in etwas ein. Einfühlen ist ja auch eine aktive Formulierung. Fühlen und Denken sind damit auf keinen Fall genau das Gleiche, aber sie spielen doch immer zusammen, wenn sich menschliches Bewusstsein aktiv, einordnend und bewertend auf seine Innen- und Außenwelt bezieht. Das stellt überhaupt nicht in Abrede, dass es unbewusste und vorbewusste Affekte gibt, genauso wie es unbewusste Vorurteile, Setzungen und Kategorien gibt. Doch genau für sowas gibt es ja das, was man dann in der Philosophie Reflexion nennt. Also das Bewusstsein auf das Bewusstsein zu richten, um es nochmal zu hinterfragen. Und da ist auch wieder das Problem, dass Reflexion eigentlich immer nur als Denken über Denken begriffen wird, obwohl man das in allen möglichen Kombinationen durchspielen kann. Also man Gefühle zu Gedanken entwickeln kann und so weiter und natürlich auch Gefühle zu Gefühlen. Also ein Klassiker wäre, Angst vor der eigenen Wut zu bekommen. Also Gefühle können auch reflexiv sein. Deswegen schlägt die feministische Philosophin Carola Meyer-Seethaler vor, den Begriff der Reflexion mit dem der Besinnung zu erweitern, um eben diesen sinnlichen Aspekt irgendwie mitdenken zu können oder mitnehmen zu können. Genau, wie wir gesehen haben, es wird alles in der Aufklärung verdrängt, verleugnet und als Irrationales dem Weiblichen zugeschoben. Und das ist eine Verdrängung, die die Vernunft da leistet, die selbst aber total irrational ist. Also eine Verdrängung von der Ratio, die aber total irrational ist, denn Gefühle oder den eigenen Körper komplett mit dem Bewusstsein zu kontrollieren und steuern zu können, geht ungefähr genauso gut wie aus reiner Willenskraft einschlafen. Gar nicht. Und beziehungsweise umso mehr Sie das versuchen, werden Sie wahrscheinlich feststellen, dass Sie genau das Gegenteil erreichen. Der Körper setzt sich da einfach immer wieder als teilweise Unbegreifbares, also was einfach unzugänglich ist für das Bewusstsein. Genau deswegen macht es ja so Angst in der Aufklärung. Und diese Ansicht des Geistes ist nicht nur unvernünftig. Sie kennen vielleicht die Formulierung von Freud, von der Wiederkehr des Verdrängten. Ich glaube, hier heißt ja auch eine Veranstaltungsreihe, die gerade läuft so. Genau, also es ist nicht nur irrational, sondern diese Vorstellung der Aufklärung ist selbst total emotional. Also wir haben es hier mit einer männlichen Allmachtsfantasie zu tun, vom absolut mächtigen, reinen und körperlosen Geist, der immer alles aktiv kontrollieren und beherrschen will, dem nichts, aber auch gar nichts passiv widerfährt und der im Endeffekt wie Gott ist, also souverän aus sich selbst heraus die Welt gestalten kann. Denken Sie an das Zitat von Hegel. Wir haben es hier also mit einer im absoluten Wortsinn treffenden Rationalisierung zu tun. Also in der Bedeutung, die Rationalisierung in der Psychoanalyse hat, wenn man den Intellekt benutzt, um unangenehme Affekte gar nicht erst ins Bewusstsein kommen zu lassen. Und ich finde, wir sehen auch ganz gut, wie diese verdrängten Effekte eben wiederkehren und eigentlich das Denken und Handeln noch viel mehr bestimmen, gerade dadurch, dass sie verdrängt werden. Genau, und das ist hoffentlich ein Punkt, der vielleicht auch sehr alltagsnah ist. Also ich mache das ziemlich oft, zu versuchen, irgendwie Affekte zu rationalisieren oder die sehr stark wegzuargumentieren oder so. Und was ja auch ganz klassisch ist, ist, dass bei Diskussionen sehr darauf bestanden wird, dass es sachlich bleibt und dass Betroffenheit und Emotionalität immer automatisch unsachlich ist. Aber man könnte ja die Betroffenheit und die Emotion zu einer Sache machen, über die man redet. Also der könnte ja ein Gegenstand von der Diskussion werden. Aber das macht man dann eben nicht, weil es um andere Sachen geht. Ziemlich oft auch um so ein bisschen so ein Diskussionsmackertum. Also fassen wir kurz zusammen. Die Verleugnung, Abwertung und Zuschreibung zu Gefühlen sind nicht nur sexistisch, sondern sie zerstören das, was man in der Philosophie Erfahrung nennt. Also ein auf sich wirken lassen, eine unmittelbare, produktive Passivität und ein Anschmiegen des Bewusstseins an das, was es betrachtet. Hierfür sind Gefühle unerlässlich, weil sie eben genau dieses aktiv-passiv-Zwischenspiel so ausmachen. Und das Spannende für mich und für alle, die das ein bisschen mehr interessiert, ist, dass Hegel, also den wir jetzt die ganze Zeit hatten als großen Vertreter des Geistes, dass der in seiner Philosophie eigentlich schon darauf hinweist, dass es keinen Unterschied zwischen Sinnlichkeit und Verstand geben kann und auch nicht geben darf. Und dann aber trotzdem immer wieder alles im Geist auflöst. Und Adorno, den ich ja jetzt auch so ein bisschen vorgestellt habe, der schließt in ganz vielen Sachen an Hegel an und macht auch einige Sachen besser oder anders, aber ich würde sagen, er tappt eigentlich im Endeffekt in genau die gleiche Falle. Und das ist vielleicht eher ein Punkt für Interessierte oder sehr Interessierte, aber also, dass jetzt zum Beispiel Adorno kein großartiger Feminist war, das, darauf können sich wahrscheinlich viele einigen, aber ich finde, gerade was den Punkt Sinnlichkeit angeht, ist er kein konsequenter Dialektiker und kein konsequenter Materialist. Aber da könnte man bestimmt nochmal in einem anderen Kontext drüber sprechen. So, jetzt fragt man sich natürlich, wenn man sich dieses Bild vor allem anguckt, was soll das für eine Vernunft sein, die den Menschen, der ja eigentlich im Sonnenaufgang der Aufklärung erstrahlen soll, also so aussehen soll, fesselt und an einen Mast bindet und ihm die Ohren zustopft, sodass er stumpf vor sich hinrudern muss. Da muss man sagen, das ist dann eine Vernunft, die nur sinnvoll nach der Aufgabe des Sinns eben gilt. Und wenn menschliche Gefühle keine Rolle spielen für die Vernunft, dann gibt es auch keinen Grund, auf sie Rücksicht zu nehmen. Dann ist Vernunft nur noch dafür gut, was der Soziologe Max Weber mal Zweckrationalität genannt hat. Also möglichst genau durchzudenken, wie man am effektivsten einen bestimmten Zweck erreichen kann. Genau. Und jetzt ist aber das Problem, wenn Denken nicht mehr nach dem Sinn fragt, was sollen das dann für Zwecke sein, auf die sich diese Zweckrationalität richtet? Also vielleicht ein Alltagsbeispiel, wenn in der Lebensmittelindustrie, wenn es da einen Fortschritt gibt und man produziert doppelt so viel wie im letzten Jahr, dann hat das in unseren Verhältnissen die Folge, dass jede Menge Menschen ihre Arbeit verlieren und ihr Leben nicht mehr selbst tragen können, weil die Maschinen sie ersetzen und nicht weniger, sondern mehr Menschen auf der Welt verhungern, weil zum Beispiel die Lebensmittelpreise so gedrückt werden, dass die Lebensmittel aus Europa die Lebensmittelpreise in einem globalen Süden total ruinieren. Und trotzdem wird das gemacht, obwohl es diese Konsequenzen gibt. Also dieses effektiver Machen von etwas scheint, wie man so schön sagt, ein Wert an sich zu sein. Und das Wort kennen Sie vielleicht alle aus der Zeitung, und ich hoffe zumindest damit einen schönen Bogen geschlagen zu haben, denn dieses schneller und effektiver Machen und dieses Wegschneiden von allem, was da als Ballast aufhält, nennt man eben auch Rationalisierung. Und hier scheint also wieder etwas verdrängt zu sein, wieder ist es der Sinn, und zwar diesmal als das, was überhaupt der Zweck der ganzen Veranstaltung sein soll. Also wir haben es ganz oft mit einer Zweckrationalität zu tun, die gar nicht weiß, was ihr Zweck ist, sondern nur überlegt, wie sie das, was sie eben nun mal tut, am effektivsten tun kann. Max Horkheimer, den wir jetzt schon ein paar Mal hatten, hat das instrumentelle Vernunft genannt. Also Vernunft einfach nur als Instrument. Das heißt, es gibt keine Reflexion mehr, sondern besinnungslose Praxis. Menschliches Denken, Handeln und Fühlen schwebt nicht im leeren Raum, sondern muss sich immer an irgendetwas messen. Was vernünftig ist und was nicht, kann nicht prinzipiell entschieden werden, sondern ist sinnvollerweise abhängig von menschlichen Zwecken. Und zwar nicht als individuelles Ausboxen unserer Bedürfnisse gegeneinander, wie es der Liberalismus haben will, sondern seit Immanuel Kant eigentlich immer am Maßstab der Verwirklichung von menschlicher Freiheit, also allgemeiner menschlicher Freiheit. Und Sie sehen, wie diese vorgestellte Selbstbeherrschung hier genauso eine instrumentelle Vernunft gegenüber dem Körper ist und seinen Gefühlen. Wie ich Affekte vermittle und welche Schlüsse ich daraus ziehe, ist am Maßstab menschlicher Freiheit unterschiedlich zu bewerten und auch vom Kontext unterschiedlich zu bewerten. Also zum Beispiel, wenn Sie jetzt aus blanker Wut um sich schlagen wollen, irgendwie, dann wäre ich auch sehr glücklich, wenn Sie das nicht machen, wenn wir gerade nebeneinander in der überfüllten Straßenbahn stehen. Aber wenn Sie dafür einen Raum irgendwie haben, andere Leute nicht stören und niemanden verletzen, der da vielleicht nicht gerade Lust drauf hat, dann hauen Sie rein. Also was soll Sie davon abhalten? Warum nicht? Das ist ja alles kein Problem. Das würde Affektdruck abbauen. Ist das eine Meldung? Direkt? Okay, ja. Genau. Genau, und die Frage, auf die ich dann jetzt kommen würde, und der uns, also eine schöne Überleitung, der uns noch ein bisschen tiefer in dieses Feld von Gesellschaftskritik dann auch bringt, ist eben, dass man gucken muss, warum und wie ist so Gefühlsregulation überhaupt notwendig. Und wenn wir der Philosophie des Materialismus folgen, und das will ich jetzt erstmal, dann ist entscheidend, wenn wir uns die Welt betrachten, nicht unbedingt die Welt der Ideen, sondern vor allem die materielle Realität und ihre Notwendigkeiten. Also einfacher gesagt, was müssen Menschen tun, um so leben zu können, wie sie es eben tun? Wie ihre alltägliche Praxis aussieht und zu was sie diese Praxis zwingt. Und bleiben wir jetzt mal bei dem Beispiel, das ich genannt habe. Die Freiheit, komplett auszurasten, ist natürlich in einer Gesellschaft, in der sie total auf engem Raum mit Leuten leben müssen, den ganzen Tag in überfüllten Büros rumhängen und so weiter, unfassbar unpraktikabel und wirkt da auch sehr irrational und schränkt andere Menschen ein. Und eine gute Gesellschaftskritik fragt meiner Meinung nach, was an den herrschenden Zuständen sind tatsächliche Notwendigkeiten und was sind unnötige Zumutungen, die man ändern sollte. Also gibt es sinnvolle, vernünftige Gründe für die Notwendigkeiten in unserem Leben. Und so merken Sie sofort, dass sich mit so einem materialistischen Blick ganz spannende Zusammenhänge ergeben. Also es ist zum Beispiel kein Zufall, dass diese Vorstellung von dem Mensch als Maschine, der über den Geist kontrolliert wird, dass dieses Bild am dominantesten war in der Hochindustrialisierung, in der auch die Bürokratie ganz stark war. Also denken Sie auch an die verwaltete Welt. Oder beim Thema Gefühle zu bleiben, Mutterliebe muss man dann nichts als etwas Natürliches verstehen, sondern kann nur betrachtet werden im Hinblick auf eine Gesellschaft, die Kinder eben nicht kollektiv, sondern als Privateigentum von Menschen erziehen lässt und aufziehen lässt und die gesellschaftliche Arbeitsteilung diese Aufgabe eben hauptsächlich den biologischen Eltern zuschiebt und da wiederum hauptsächlich den Frauen. Und was heißt das also jetzt im ganz großen Kontext bei der Abwertung und Verdrängung vom Weiblichen in der modernen Welt? Dazu möchte ich Sie jetzt mal einladen, auf diese Abbildung zu schauen, die ich mitgebracht habe. Die habe ich in einem Internetforum gefunden und das wirklich Schöne an der fand ich, die war total unkritisch gemeint. Also die war in so einem Gestus, wenn mein Leben so wäre, das ist eigentlich alles, was ich will, so, dann wäre das Leben gut. Also Sie sehen auf dem Bild, der Mann arbeitet den ganzen Tag und das macht ihn verständlicherweise müde und unglücklich. Aber dann kommt er ja nach Hause zu einer oder wir können, denke ich, vermuten, zu seiner Frau, die eine Hausfrau ist, sie hat ja eine Schürze an und die total gut drauf ist im Gegensatz zu ihm. Und sie lädt ihn dann ganz wortwörtlich wieder auf. Und ich finde, hier sehen Sie eigentlich ziemlich gut auf den Punkt gebracht, die Funktion der bürgerlichen Geschlechtscharaktere beschrieben. Der Mann geht raus in die Öffentlichkeit und verausgabt sich dort. Das ist anstrengend und macht müde und unglücklich, aber das ist nicht schlimm, weil die Frau ist ja immer zu Hause. Sie wartet im Privaten und sie ist immer glücklich, weil sie ja nicht wirklich arbeiten muss. Und sie sorgt dann dafür, dass er wieder fit wird. Nach Goethes Motto, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Doch jemand muss eben immer für diesen Freiraum arbeiten und das ist dann eben die Frau in der Moderne, also wie hier abgebildet, im Endeffekt ein Akkuladegerät für die Arbeitskraft des Mannes und seine Bedürfnisse. Und das ist jetzt in dem Bild nicht zu sehen, aber das finde ich ein Aspekt, der relativ wichtig ist. Die Frau ist auch immer die Mutter der Nation, also hat eine Geburtsfunktion für den Nationalstaat. Ihr, also der Frau, werden die Rechte auf Wahlen und Erwerbsarbeit in der Öffentlichkeit abgesprochen. Also jetzt wieder zurück auf die Aufklärung gesehen. Das ist ja mittlerweile ein bisschen anders, aber auch noch nicht so lange. Und sie muss aus der Öffentlichkeit raus, weil sie hat ja keine richtige Vernunft und keinen richtigen Willen. Aber sie wird verehrt als in ihrer Rolle als sorgende und sinnliche Hausfrau und Mutter im Privaten. Und hier kommt dieser Doppelbezug aus Sehnsucht und Hass wieder mit rein, auf diesen emotionalen und schwachen Geist, den Sie auch bei den Sirenen gesehen haben. Also die Sirenen sind ja was unfassbar Attraktives, und gleichzeitig aber was sehr Gefährliches, was man verachten muss. Genau, und es braucht also sozusagen diesen Gegenteil, weil es für die Männer natürlich unfassbar anstrengend ist, den ganzen Tag so vernünftig und rational zu sein. Und da ist es schön, wenn es mal auch eine Sphäre gibt, in der nicht immer Disziplin herrscht, sondern auch Irrationalität und Hingabe. Und Sie werden sicher sehen, dass diese Sphärentrennung von öffentlich-privat im Groben immer noch besteht und die Zuschreibungen eben auch. Also Frauen meistens geborene Mütter und Sorgepersonen sein sollen. Und es gilt ja nach wie vor, wer Frauen für ihre Intuition lobt, sagt eigentlich damit, oder also ihre Intuition und Emotionalität lobt, sagt damit ja eigentlich unter der Hand, dass sie nicht wirklich denken können. Diese Sphärentrennung anzugreifen, ist eine der großen Verdienste der zweiten Frauenbewegung. Und das soll der Slogan, das Private ist politisch, eigentlich auch bedeuten. Dass es genau wie bei der Emotionalität eine verleugnete politische und materielle Dimension gibt, die so tut, als ob sie gar nicht notwendig wäre. Und in dieser unsichtbaren Sphäre werden eben hauptsächlich Frauen reingedrängt. Materiell, also auf einer Ebene von Arbeit, sehen Sie diese Verleugnung am stärksten eben in der Sorgearbeit. Also kochen, putzen, erziehen, etc., pflegen. Und die findet eben nach wie vor meistens im Privaten statt und wird meistens von Frauen verrichtet. Und eben nicht entlohnt, obwohl sie offensichtlich unglaublich notwendig sind, und zwar ganz massiv. Die feministische Ökonomin Marsha Maderin hat das mal für die Schweiz durchgerechnet, was ja hoffentlich so ungefähr vergleichbar ist für die BRD, und hat herausgefunden, dass 15% der Zeit, die Frauen unbezahlte Sorgearbeit leisten, mehr Arbeitsstunden sind, als im gesamten Gesundheits- und Sozialsektor an bezahlter Arbeit geleistet wird. Das heißt im Klartext, Frauen arbeiten 6-mal so viel unbezahlt in Gesundheits- und Sozialtätigkeiten, wie in der ganzen Schweiz bezahlt in diesen Bereichen gearbeitet wird. Und dazu muss man natürlich noch sagen, in den bezahlten Bereichen sind es auch meistens Frauen, die diese Sorgearbeit dann als Lohnarbeit verrichten. Und ich denke, es ist ziemlich sofort einsichtig, dass jeder Nationalstaat, der konkurrenzfähig bleiben will, genau diese Sphärentrennung braucht und auch diese ganze Arbeit unbezahlt lassen muss. Und hier gibt es jetzt meiner Ansicht nach eine Analogie, also etwas, was man gut vergleichen kann, dass nämlich diese Verleugnung von Emotionalität und leiblicher Bedingtheit, die wir hatten in der Erkenntnis, auch auf diese Arbeitssphäre, die kann man auch auf diese Arbeitssphäre beziehen. Also dass wieder hier Souveränität behauptet wird und es aber eine verschwiegene Abschiebung sozusagen gibt oder eine Abspaltung, müsste man besser sagen, an das Weibliche. Also ich habe für das männliche Subjekt immer so ein Bild, was ich mir vorhalte. Das männliche Subjekt funktioniert im Endeffekt wie ein kleiner Junge, der von seiner Mutter auf dem Fahrrad die Straße entlang geschoben wird und dabei die Arme ausstreckt und in die Welt hineinruft, guckt mal alle her, ganz alleine und freihändig. So ein bisschen. Ist das verständlich? Okay. Und genau diese Verdrängung ist eben im Bereich der Erkenntnis ja auch aufgetreten. Und die zweite Frauenbewegung hat eben nicht nur diese Sphärentrennung, also diese materielle Dimension thematisiert, sondern auch die Erkenntnis nochmal mit aufgenommen und hat eben nicht nur Theorie- und Lesekreise gegründet, sondern Selbsterfahrungsgruppen, in denen es ganz explizit auch um das eigene Erleben und Emotionen und den eigenen Körper gehen sollte. Also genau die Sachen, die immer nur allgemein männlich definiert waren und verleugnet und abgewertet wurden. Hier wurde also ernst gemacht mit einer alten philosophischen Einsicht, dass Erkenntnis und politische Willensbildung durch das Subjekt durchgehen muss. Also dass es nichts gibt, was sich auf die Welt an sich bezieht, was Menschen nicht für sich reflektieren müssen. Das heißt, in diesen Selbsterfahrungsgruppen wurde ganz, ganz stark auf das Subjekt und seine Bedingtheit geschaut, statt wie es in der Aufklärung einfach durchzustreichen, damit es Platz machen kann für den allgemeinen Geist. Und obwohl ich die zweite Frauenbewegung natürlich sehr ehren will und sehr wertschätzen will und sich das auch nicht verallgemeinern lässt, gab es da dann leider auch sehr gegenläufige Tendenzen. Also dass nur noch auf das individuelle oder authentische Erleben geschaut wurde und keine Vorstellung von Theorie mehr gewollt oder vermeintlich auch gebraucht wurde. Den Begriff der Selbsterfahrung kennen wir heute auch nur noch aus therapeutischen Kontexten und fast nicht mehr aus politischen Kontexten. Viele Feministinnen, zum Beispiel Christina Thürmer-Rohr, ganz massiv und ganz brutal, haben diesen, Zitat, weiblichen Egozentrismus als unkritische Annahme der Subjektform verstanden, die das Bürgertum für die Frau übrig gelassen hat. Und die besteht daraus, sich eben aus der Öffentlichkeit zurückzuhalten, nur auf den eigenen Körper und das eigene Erleben und die unmittelbare Lebenswelt zu beziehen, wenn es um Orte von Auseinandersetzung und Selbstverwirklichung geht. Das Private ist politisch, was ja ein sehr guter emanzipativer Slogan war, konnte so umgeformt werden, also teilweise umgeformt werden, in Privatisierung von gesellschaftlichen Verhältnissen. Und damit wurde dann eine Rationalismuskritik, die ich für sehr wichtig halte und absolut notwendig ist, anti-intellektuell. Also philosophisch könnte man sagen, die zweite Frauenbewegung hat sich teilweise nur noch darauf konzentriert, alles für sich, also subjektiv zu bestimmen und sich nicht mehr darum zu kümmern, wie Dinge an sich, also objektiv bestimmt sind. Dabei steht das immer in einer Wechselwirkung. Die Leipziger Genossin von der Zeitschrift Outside the Box, die ich jedem nur empfehlen kann und wo Gott sei Dank auch Leute heute hier sind, haben das mal auf den wunderschönen Spruch gebracht, Zitat, der Trick ist, das Einzelne und das Ganze als miteinander vermittelt zu denken. Und das können Sie sich vorstellen als das, was man in der Philosophie eine Bestimmung an und für sich nennt. Genau, und jetzt komme ich zum letzten Teil. so eine Bestimmung an und für sich habe ich versucht in meiner Abschlussarbeit vorzunehmen. Die hieß Gefühle an und für sich. Und ich würde jetzt gern zum Ende nochmal auf die Frage eingehen, was sind eben die materiellen Notwendigkeiten, also die Bestimmungen an sich, die objektiven Bestimmungen, die auf Gefühle eingehen und wie ist da der Zusammenhang? Und Sie werden sehen, dass das eine sehr schwierige und auch sehr unangenehme Frage ist, weil es einen ganz bestimmten Zusammenhang gibt, was wir in den jetzigen Verhältnissen an sich sein müssen und was wir für sich, also für uns subjektiv sind, beziehungsweise was wir meinen zu sein. Und da gibt es sozusagen eine widersprüchliche Einheit, und daraus entsteht dann, was Karl Marx mal notwendig falsches Bewusstsein genannt hat. Und wir können uns jetzt leider nicht ausführlich unterhalten über unser Verständnis von kapitalistischen Gesellschaftsformationen. Deswegen bitte ich Sie erstmal mit meinen Thesen mitzuspringen und vielleicht können wir dann später nochmal drauf eingehen. Also, kapitalistische Verhältnisse entstehen aus den Handlungen von Menschen. Wir haben alle Teil daran, aber eben nicht bewusst und nicht kollektiv, sondern unbewusst und als vereinzelte Einzelne. Diese unbewusst geschaffene Welt steht uns fremd gegenüber und übt Zwänge auf uns aus. Das sind dann die sogenannten Sachzwänge, die sich hinter dem Rücken der Menschen setzen. Unter kapitalistischer Produktion sind wir also nicht wirklich frei, sondern nur frei gesetzt innerhalb eines allgemeinen Zusammenhangs, den man philosophisch als Totalität beschreiben könnte. In diesem Rahmen, in dieser Totalität, haben wir alle Handlungsfähigkeit. Also wir müssen sogar, um überleben zu können, unser individuelles Interesse nach eigenem Abwägen verfolgen. Gestaltungsfähigkeit, also das heißt, die Möglichkeit, den Rahmen, in dem das stattfindet, überhaupt zu verändern, den gibt es nicht, beziehungsweise der ist für viele Menschen auch gar nicht mehr vorstellbar. Es gibt also maximal eine Freiheit der Mittel, sich in den gesellschaftlichen Formen zu bewegen, aber der Zweck der Veranstaltung ist objektiv gesetzt und der entzieht sich kollektiven Entscheidungen. Und der Zweck ist Verwertung von Wert, allgemeine Konkurrenz und Profit, oberflächlich gesagt, aus Geld mehr Geld machen. Diesem Zweck ist alles als Mittel untergeordnet, auch menschliche Bedürfnisse und menschliches Leben überhaupt. Zum Beispiel Lebensmittel werden oberflächlich produziert, weil das Menschen satt und zufrieden macht, also weil das ein Bedürfnis befriedigt. Objektiv werden die produziert, weil das Konsumwaren sind, die man verkaufen kann und weil man damit Menschen am Leben erhält, also die wahre Arbeitskraft am Leben erhält. Und Sie sehen auch sofort, was passiert, wenn diese Zwecke wegfallen, also wenn Menschen irgendwo keine Kaufkraft mehr haben oder das Arbeitsvermögen von ihnen nicht interessant ist, dann lassen wir Menschen auf dieser Welt verhungern und zwar zu Tausenden täglich. Das menschliche Bedürfnis Hunger spielt da einfach keine Rolle. Das heißt, wenn wir uns jetzt erinnern, was wir über Vernunft gesagt haben, in einem umfassenden Sinne, müssen wir sagen, dass kapitalistische Produktion total unvernünftig ist, weil sie eben keine menschlichen Zwecke kennt. Aber menschliche Zwecke werden ständig rationalisiert in diesem Prozess. Also sie werden als Mittel gebraucht. Und Rationalisierung jetzt im doppelten Sinne, den wir schon hatten. Also einmal als dieses effektiver machen und wegschneiden von allem, was da stört. Und dann nochmal als dieses notwendig falsche Bewusstsein, dieses unbewusste Verdrängen, was es auch auf gesamtgesellschaftlicher Ebene gibt und was man dann Ideologie nennt. Und denn die Menschen, an denen geht dieser Prozess nicht spurlos vorüber. Sie machen sich gleich mit dem, was sie sein müssen. Die Herrschaft wandert sozusagen in sie ein. Denken Sie zum Beispiel an die Vorstellung des Menschen als Maschine in der Industrialisierung. Fremdzwang wird immer mehr zu Selbstzwang. Und der Wiener Psychoanalytiker Samarmani hat das mal auf eine schöne Formel gebracht, wie ich finde. Die geht, Zitat, wo Befehl war, soll Wunsch werden. Also diese Internalisierung. Und zum Schluss will ich mir jetzt angucken, was das für Gefühle bedeutet. Denn wir haben ja jetzt das hier, also einen riesengroßen Hype um emotionale Intelligenz. Und Gefühle spielen eine ganz große Rolle in unserem öffentlichen Leben, in der Ökonomie und in der Politik. Und ich will jetzt fragen, hat das was mit Befreiung zu tun oder hat das was mit Freisetzung zu tun? Genau. Die Emotionssoziologin Eva Illouz, deren kleines Bändchen Gefühlen in Zeiten des Kapitalismus ich nur jedem empfehlen kann, sieht eine extreme Rationalisierung von Gefühlen und eine Integrierung und Angleichung von den sexistischen Spaltungen und Sphärentrennungen, die wir hatten. Also privat und öffentlich ist zwar immer noch ein Gegensatz, der existiert, aber das hat sich alles angenähert. Frauen sind zum Beispiel jetzt auch mehr in der Lohnarbeit vertreten und auch die Lohnarbeit hat sich verändert, was Illouz im doppelten Sinne mit einer Feminisierung der Arbeit beschreibt. Also das, was in der Aufklärung letzten Endes als weiblicher Schwachsinn galt, zum Beispiel Empathie, Beziehungsfähigkeit und so weiter, sind jetzt begehrte Soft Skills, also gute Attribute, die man sich in seinen Lebenslauf schreibt und die man braucht irgendwie. Und dafür gibt es Fortbildungen und so weiter. Und das sind auch Aspekte, die im neuen Männlichkeitsideal vorhanden sind. Also sowas wie Empathie und Umgang mit Beziehungen. Ja. Es gibt so eine Manager-Männlichkeit, die ganz viel Auftrieb hatte. Das widerspricht sich also alles nicht mehr so stark, dadurch, dass der Betrieb familiär geworden ist und auch im Privaten diese Rationalisierung Einzug hält. Denn überall geht es um Beziehungsarbeit. Und es geht immer um ein Projekt der teamfähigen Verwirklichung der jeweiligen Bedürfnisse. Und alle bringen sich ein und so weiter. Und Sie merken, was ich versuche damit zu bebildern, ist, Gefühle werden nicht mehr nur verdrängt oder so, sondern damit wird gearbeitet. Und jetzt muss man natürlich sagen, das war schon immer so. Also denken Sie an die Mutterliebe. In der Sorgearbeit ist schon immer mit Gefühlen gearbeitet worden. Aber das ist eben jetzt ein gesamtgesellschaftlicher Trend, der sich auf eine ganz bestimmte Art zuspitzt gerade. Mit den Befindlichkeiten und Emotionen von sich selbst und anderen umgehen zu können, ist eine ganz zentrale Kompetenz, wie eben der Hype um emotionale Intelligenz bewiesen hat. Und da wirkt dieses sich gleichmachen und die Umwandlung von Fremd- und Selbstzwang wieder ganz stark. Denn wir alle sind ja angehalten, uns entsprechend an diesen Anforderungen, uns eben nicht mehr als Maschinen zu begreifen, sondern als Managerinnen unseres Lebens, die sich um alle Aspekte ganzheitlich kümmern. Und neben der ganzen Ratgeberliteratur können Sie ja eigentlich kein Magazin mehr aufschlagen, in dem Sie nicht irgendwie Tipps bekommen, wie Sie das am besten machen, sich selbst managen. Und vielleicht schauen wir uns das jetzt nochmal zum Schluss an einem ganz verdichteten alltäglichen Beispiel an, das Sie vielleicht kennen, also so hoffe ich zumindest. Das sind Yogi-Teebeutel, kennen Sie vielleicht, das ist so eine Teesorte und auf diesen Papierchen von diesen Teebeuteln stehen dann immer so kleine Weisheitssprüche, die einem beim Leben helfen sollen. Und wenn wir uns das jetzt mal genau anschauen, was da steht, dann steht da sowas wie, wer sich viel zutraut, erreicht viel, fühl dich gut, sei gut, tu Gutes und so. Und das Erste, was auffällt, ist, das sind Imperative, also es ist in der Befehlsform geschrieben, wir müssen das tun. Und das glücklich und ausgeglichen sein ist nie der Zweck der Veranstaltung. Also er dient immer einer Sache. Uns soll es nur gut gehen, damit wir Gutes tun und viel erreichen. Und das können Sie wirklich schon bei Aristoteles lesen, dass Glückseligkeit sich eben dadurch definiert, dass sie der höchste Zweck ist. Also Glückseligkeit, die einer anderen Sache dient, ist keine. Wenn Sie Ihre Motivation innerlich anfangen mit ich will glücklich sein, weil, dann geht es nicht um Glückseligkeit, sondern überspitzt gesagt um Kraft durch Freude. Deswegen mein absoluter Liebling zum Schluss. Arbeite, aber vergiss nicht zu leben. Den finde ich wirklich besonders schön, weil da ja drinsteckt, dass Arbeiten nichts mit Leben zu tun hat. Also das wird zugegeben, aber es steht halt trotzdem an erster Stelle. Und hier sehen Sie ganz extrem, wie dieses Subjektive für sich Bestimmte und das Objektive an sich Bestimmte eben auseinanderfällt. Weil subjektiv soll es hier eigentlich um Sachen wie Glück geben und das Streben nach Zufriedenheit und das, was man eben so Selbstverwirklichung nennt. Objektiv haben wir es hier aber mit Durchhalteparolen zu tun und dem, was man so Work-Life-Balance nennt, also ressourcenschonende Menschenverwertung. Und das ist leider überall so. Das Kümmern um die eigenen Bedürfnisse und das Einbeziehen von Gefühlen dient subjektiv natürlich uns selbst. Objektiv an sich geht es um das Management unseres Humankapitals, das wir erhalten und verkaufen müssen, um überleben zu können. Und Sie kennen ja die Drohung des lebenslangen Lernens, wir müssen uns natürlich auch ständig verbessern. Wir alle haben ein unternehmerisches Selbst, wie der Soziologe Ulrich Bröckling das mal genannt hat. Das heißt, wir müssen ständig an uns arbeiten. Und deshalb geht man in Achtsamkeitskurse und macht Yoga und lernt, wie man gut kommuniziert, aber eben nicht vorrangig, also das ist nicht der Zweck, dass man sich dadurch besser entspannt und mehr Energie hat und man hofft, irgendwie mehr Verständnis für sich und andere herzustellen, sondern das hat viel mehr mit der objektiven Notwendigkeit zu tun, die wahre Arbeitskraft möglichst effektiv zu bewahren, vor vorzeitigem Verschleiß durch Stress zum Beispiel, und Ablesetechniken für den emotionalen und körperlichen Zählerstand des eigenen Körpers zu lernen, den man dann auch möglichst gut anderen Leuten in der Beziehungsarbeit mitteilen können muss. Also wen das interessiert, es gibt schon Ende der 60er Jahre, als das Konzept Kommunikation noch sehr neu war, dieses Buch Der eindimensionale Mensch von Herbert Marcuse, da kann man sehr gut nachlesen, warum Kommunikation das Gegenteil von miteinander reden ist, weil es eine Informationstechnik ist. Wir sehen also zusammenfassend, dass wir es hier mit einer Besinnlichkeit als besinnungslose Praxis zu tun haben, die Reflexion im philosophischen Sinne nicht befördert, sondern verhindert. Und jetzt bitte ich Sie, mich nicht falsch zu verstehen, das sind keine Vorwürfe an individuelles Verhalten. Ich habe überhaupt nichts gegen Menschen, die Yoga machen oder so. Das ist ein objektives Dilemma, in dem wir alle stecken. Und das wir ganz oft eben nicht bemerken, beziehungsweise uns sogar so ein bisschen selbst in die Tasche lügen. Und das ist eben genau dieses notwendig falsche Bewusstsein, von dem die Rede war. Also das Einbringen der eigenen Bedürfnisse und der Gefühlsbezug für sich ist Teil der Prozesse, der die Menschen an sich entmündigt und unter schreckliche Zwänge stellt, also sie noch weiter ins Unglück treibt. Die Burnout-Forschung hat für dieses scheinbare Paradox in der postmodernen Subjektform, finde ich, den perfekten Begriff gefunden, und das ist der von der egoistischen Selbstaufopferung. So, und ich bin ja von Haus aus eigentlich Pädagoge und da kriege ich dann immer gesagt, ich soll nicht immer so negativ sein und ich soll auch mal ressourcenorientiert auf die Menschen schauen und so. Und deswegen vielleicht noch kurz am Ende dieser Punkt, diese Epidemie von Burnout und Depressionen, die wir erleben, die ja mittlerweile auch schon Grundschulkinder betrifft, halte ich für eins der größten Indizien dafür, dass die Vernunft noch nicht komplett zerstört worden ist. Denn es ist ein Zeichen von Vernunft, an diesen Zuständen verrückt zu werden und kaputt zu gehen. Womit ich überhaupt nicht sagen will, dass das Leben der Betroffenen irgendwie besser macht und ich natürlich niemandem eine Depression oder einen Burnout wünsche. Es ist in jedem Fall realitätsgerechter und menschlicher als die Barbarei des positiven Denkens und der Zwang zur Zuversicht, dem sich alle Menschen ständig aussetzen müssen. Und so ist es nie eine bewusste Lüge, aber immer die Unwahrheit, wenn man auf die Frage, wie geht's dir so, sagt, eigentlich ganz gut, weiß ja, wie es ist, kann nicht klagen. Denn dass es unendlich viele sinnvolle, unfassbar vernünftige Gründe gibt, sich zu beklagen, wüsste jede Person, die nur eine Sekunde den Zustand der Welt und des eigenen Lebens an sich heranlassen würde. Das ist aber nahezu unerträglich und deswegen muss das Leid und die Ohnmacht verdrängt oder nach dem Motto, jede Krise ist nur eine weitere Chance, als Motor zum besinnungslosen Weitermachen gebraucht werden. Nur oberflächlich paradox müssen wir also am Ende feststellen, auch Gefühle werden zur Affektabwehr benutzt, zur Rationalisierung gebraucht. Abschließend müssen wir uns also fragen, wie steht es um das Freiheitsversprechen der Aufklärung, die Selbstbestimmung in Verhältnissen, in denen wir uns von Teebeuteln erzählen lassen, wie wir unser Leben zu leben haben? Die Antwort kann nur sein, sehr schlecht. Der zweckgerichtete Charakter des Menschen besteht nach wie vor und trotz der Integration, der teilweisen Integration von Weiblichkeit und weiblichen Menschen, ist er nach wie vor männlich. Zugespitzt muss man sagen, die herrschende erfolgreiche Männlichkeit von heute setzt ihre Allmachtsfantasie nicht mehr mit Mackerstärke durch, sondern mit gewaltfreier Kommunikation. Feministische Autorinnen verweisen immer wieder darauf, dass es Aspekte von Körperlichkeit, von Gefühlen, von Beziehungen und Handlungen gibt, die sich einfach nicht rationalisieren lassen, die man nicht fair aushandeln kann und über die man nicht unternehmerisch und pseudosouverän verfügen kann. Diese werden nach wie vor verdrängt und auch nach wie vor an das Weibliche abgeschoben. Es ist nur nicht mehr so offensichtlich. Feminismus wird immer die Aufgabe haben, Menschen eine Stimme und das Recht auf eine Erfahrung einzuräumen, die diesen erstmal gar nicht zugesprochen wird. Insofern ist er Identitätspolitik, Definitionsmacht und Parteilichkeit verpflichtet. Vereinseitigt sich der Feminismus aber auf nur diese Aspekte, wird er ein bürgerlicher Gleichheitsfeminismus, dem es nur um Fairness und Respekt, aber nicht mehr um Befreiung geht. Oder er verkommt zur reinen Meinungsschlacht und Interessensvertretung verschiedener Communities, ohne wirklichen Gesellschaftsbegriff. Feminismus war und ist aber immer eine radikale Gesellschaftskritik gewesen, die unnötige Zumutungen von Zwängen und sexistischen Spaltungen abschaffen will und alle Aspekte menschlichen Lebens, zum Beispiel und vor allem Körperlichkeit und Emotionalität, nicht verdrängt haben will, auch nicht als weibliche Essenz verstanden haben will und auch nicht als Produktivkraft missbraucht haben will. Dafür braucht es, so scheint mir, eine Bezugnahme auf menschliche Sinnstiftung, auch im Einzelnen, vor allem am Leiden der Menschen, aber trotzdem eben noch eine Theorie und eine Vorstellung und eine Kritik des Ganzen, in dem diese Sinndimension überhaupt stattfindet und in diese Sinndimension eingebettet ist. Diese Kritik wäre dann ihrem Gegenstand gegenüber einfühlsam und rücksichtslos zugleich. Dankeschön.